Zum Schluss die Rundfunkansprache des tschechisch-slowakischen Ministerpräsidenten General Sirovi über die Annahme des Münchner Übereinkommens der vier europäischen Großmächte. Soldaten, ihr wisst alle genau, dass ich einer von denen bin, die während des Weltkrieges in freiwilliger Einigkeit und Disziplin fern von der Heimat die nationale tschechoslowakische Armee aufgebaut haben. Ihr wisst, dass meine Waffengefährten ohne Zögern ihr Leben, ihr Das der Nation zu opfern verstanden haben. Heute wie damals geht es um die Zukunft der Nation und um ihr Leben. Als Soldat und als Vorsitzender der Regierung muss ich zuallererst an das Leben von euch allen, von Millionen arbeitender Bürger, von Männern, Frauen und Kindern denken. Ich durchlebe den schwersten Augenblick meines Lebens, denn ich erfülle meine schmerzlichste Aufgabe, eine Aufgabe, die schwerer ist als der Tod. Aber gerade deshalb, weil ich gekämpft habe und weil ich weiß, unter welchen Voraussetzungen man einen Krieg gewinnt, muss ich euch offen sagen, so wie es mir das Gewissen eines verantwortlichen Armeekommandanten gebietet, dass die Macht, die sich in diesen Augenblicken gegen uns gestellt hat und nötigt, uns ihrer Übermacht bewusst zu sein und dementsprechend zu handeln. Mein höchstes Ziel ist, die Dasein des jeden von euch, das Leben der Nation zu bewahren. Diese Pflicht haben wir aus den Händen unserer Väter übernommen, die ein schwereres Leben lebten als wir, da es ein unfreies Leben war. Und diese Sendung müssen wir nicht nur mit Liebe im Herzen, sondern auch mit klarem Verstand erfüllen. Unsere Aufgabe in dieser schicksalhaften Stunde war, alles zu erwägen, alles zu sehen und klar zu wissen, welcher Weg zu diesem obersten Ziel führt. Als Soldat erkläre ich im vollen Bewusstsein meiner Verantwortlichkeit, es ist der Weg des Friedens. Der Weg des Friedens deshalb, weil wir mit ungeschwächten nationalen Kräften in das neue Leben gehen wollen, mit dem Bewusstsein, dass wir einen national einheitlicheren, deshalb stärkeren Staat schaffen. Ehe ich diese Worte aussprach, habe ich alles erwogen. Die ganze Vergangenheit unseres Ringens und unserer Kämpfe habe ich in diesen Tagen überdacht. Aus ihnen habe ich den Glauben geschöpft, dass der Weg, den wir euch führen, der einzig richtige und gute ist, weil es der einzige Weg zu der Arbeit ist, aus welcher die neue Kraft unserer Nation erstehen wird. In München sind die vier europäischen Großmächte zusammengetreten und haben beschlossen, uns zur Annahme neuer Grenzen aufzufordern, durch welche die deutschen Gebiete von unserem Staat abgetrennt werden. Wir hatten die Wahl zwischen einer verzweifelten und aussichtslosen Abwehr, welche die Opferung nicht nur der ganzen erwachsenen Generation, sondern auch der Kinder und Frauen bedeutet hätte, und der Annahme der Bedingungen, die uns unter Druck und ohne Krieg auferlegt, in ihrer Rücksichtslosigkeit beispiellos in der Geschichte sind. Wir wollten zum Frieden beitragen. Gern hätten wir dazu beigetragen, aber keineswegs so, wie man es uns aufgezwungen hat. Wir wurden jedoch verlassen. Wir blieben allein. Alle Staaten Europas, auch unsere Nachbarn im Norden und im Süden, stehen in Waffen. Wir sind in gewissem Sinne eine Festung, belagert von Kräften, die weit mächtiger sind als die unseren. tief erregt, haben alle eure Führer zusammen mit der Armee und dem Präsidenten der Republik alle Möglichkeiten erwogen, welche uns übrig bleiben. Wir haben erkannt, dass es bei der Wahl zwischen einer Reduzierung der Grenzen und dem Tod der Nation unsere heilige Pflicht ist, das Leben unseres Volkes zu bewahren, damit wir nicht aus dieser fürchterlichen Zeit geschwächt hervorgehen und damit wir nicht das Bewusstsein aufgeben müssen, dass sich unsere Nation wieder aufraffen wird, wie schon so oft in der Vergangenheit. In diesem schicksalhaften Augenblicke müssen wir alle unserer Armee Dank wissen dafür, dass ihre Bereitschaft uns vor dem Untergang der Nation selbst und ihre Eigenständigkeit bewahrt hat. Der Stellungnahme der vier Großmächte und der militärischen Übermacht zu weichen, ist nicht unehrenhaft. Wir werden die Bedingungen erfüllen, die uns mit Gewalt aufgenötigt wurden. Wir fordern unsere Nation und unser Volk auf, dass sie ihre Erbitterung, ihre Enttäuschung und ihren Schmerz bewältigen und die Zukunft in unseren neuen Grenzen zu sichern helfen. Wir stehen alle auf einem Schiff und jeder möge behilflich sein, es, wenn auch beschädigt, in den Hafen des Friedens zu lenken. Das Wichtigste ist, dass zwischen uns Eintracht und Einheit herrschen, dass kein Zwiespalt in unsere Reihen dringe. Viele um uns warten darauf, dass sie eure Erregung für ihre Ziele nutzen könnten. Seht euch vor, Agenten und fremden Diensten vor, welche unter uns Zwietracht bringen wollen. Viele von ihnen wurden bereits sichergestellt und verhaftet. Lasset euch nicht beirren. Lasset euch nicht verführen. Es liegt nun in unseren Händen, innerhalb der neuen Grenzen unsere nationale Gemeinschaft neu aufzubauen. Helfet alle, das Gleichgewicht der Sinne und Wohlerwogenheit der Taten zu bewahren. Habet das Vertrauen, diejenigen, die jetzt eure Geschicke lenken, ihre schwere Pflicht aus allen ihren Kräften und mit der äußersten Selbstverleugnung leisten werden. Unser Staat wird nicht zu den kleinsten in der Welt gehören. Es gibt viel kleinere und sie sind gesund und widerstandskräftig. Uns bleibt ein Lebensraum übrig, der die Möglichkeiten für einen weiteren kulturellen und wirtschaftlichen Aufstieg bietet. Wir werden zwar in engeren Grenzen, aber unter uns sein. Viele Hindernisse, welche einer guten und ruhigen Staatsführung im Wege standen, werden nun entfallen. Auch ein Einvernehmen mit den Nachbarn wird leichter sein. Unsere Armee wird weiter ihre Aufgaben haben und wird Nation und Staat schützen und auf der Wacht stehen wie bisher. Sorgen wir nun alle dafür, dass unser Staat in seinen neuen Grenzen gesund aufersteht und seinen Bürgern ein neues Leben in Frieden und fruchtbarer Arbeit gewährleistet sei. Mit eurer Hilfe wird es uns gelingen. Wir verlassen uns auf euch. Habt ihr Vertrauen zu uns.